Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Jetzt machen wir wie im Film einen Schwenk weg von Venedig hin zu den Kinos in Deutschland und wir machen einen Schnitt, nämlich von Patrick Welinski zu Anke Lewicke. Auch sie ist in Venedig. Die Filme, Frau Lewicke, die Sie am Lido sehen, die werden erst in den nächsten Monaten in unsere Kinos kommen. Wir wollen jetzt aber über die Filme sprechen oder einige der Filme, die morgen in unsere Kinos hier in Deutschland kommen. Und zwar wollen wir beginnen mit einem Film über den Regisseur David Lynch. Die Regisseure Yon Nguyen und Rick Barnes haben David Lynch immer wieder in seiner Villa in den Hügeln von Los Angeles getroffen. I never studied. I never did anything. I hated it so much. The only thing that was important is what happened outside of school. And that had a huge impact on me. People and relationships, slow dancing parties, big, big love and dreams. Der Regisseur David Lynch über sein großes Interesse an Menschen und an Träumen. Frau Lewicke, sind Sie denn mit neuen Erkenntnissen aus dem Kino gekommen? Ja, es ist ein ganz interessanter Dokumentarfilm oder besser Porträtfilm, der mir vielleicht näher gebracht hat, wie David Lynch arbeitet. Also man sieht ihn da in seinem Atelier sitzen. Er ist ja auch Maler, hat Malerei studiert und seine Bilder sind genauso irritierend eigentlich wie seine Filme. Und dann sitzt er vor seinen Bildern, raucht eine Zigarette, dann malt er wieder ein bisschen, dann rührt er wieder Farbe an, dann malt er wieder und dann fängt er eben an zu erzählen. Und das Ganze ist wie so eine psychoanalytische Sitzung. Er erzählt von seiner Kindheit, von seinem Studium. Und mich hat der Film oder wie er das so erzählt, so ein bisschen eigentlich auch erinnert an seine Filme wie Blue Velvet. Da sieht man ja am Anfang so die amerikanische Idylle, einen Vorgarten, schöne Blumen. Und es ist aber alles schon so dargestellt, dass es ein bisschen unheimlich ist. Und genauso erzählt er auch von seiner Kindheit, die eigentlich sehr schön war. Man sieht Super 8 Filme von seinen Eltern. Man sieht, wie er spielt. Und er ist eigentlich ganz glücklich. Aber so langsam bekommt man mit, dass es doch auch einen Riss in der Biografie gegeben hat. Gerade als er dann anfängt zu studieren, mehr malt und nach Baltimore zieht, in so apokalyptischen Fabriken arbeitet. Und es ist eben ganz interessant, wie man so mitbekommt, wie in den Arbeiten von David Lynch eben die unbewussten Ängste Gestalt annehmen. Genauso ist das eben, wenn er erzählt. Plötzlich merkt man eben, oh, man wird mit dem Unbewussten von David Lynch konfrontiert. Sie haben es gesagt, eine nicht geradlinige Biografie mit Brüchen, mit Rissen. Können Sie vielleicht ein konkretes Beispiel für so einen Riss in der Biografie von David Lynch nennen? Ja, er hat auch so eine ganz eindringliche Stimme und dann erzählt er, wie er einmal so als Kind mit seinem Bruder draußen gespielt hat und dann ist da plötzlich eine nackte Frau auf sie zugetreten und die sah sehr verstört aus und ihr Mund war auch mit Lippenstift überschminkt und sie wirkte wie weggetreten und dann setzt sich diese Frau auf den Bordstein und dann bricht David Lynch auf einmal ab und sagt, oh, diese Geschichte kann er nicht weitererzählen und dann geht diese Geschichte natürlich in unseren Köpfen weiter und genauso funktionieren ja auch seine Filme. Und das finde ich eben so interessant, dass ich wirklich mitbekommen habe, wie was entsteht, ohne dass diese Filme, wenn ich sie von David Lynch nochmal wiedersehen werde, werden die sicher genauso unheimlich noch sein. Also ein biografischer Film über den Regisseur David Lynch von Yon Nguyen und Rick Barnes. Der nächste Film, Frau Lewicke, der nimmt uns mit in den kurdischen Teil vom Irak. Haus ohne Dach ist das Regiedebüt von Soleyn Yusuf. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, hat aber eine ähnliche Biografie wie die Heldinnen und die Helden in ihrem Film. Im Mittelpunkt des Films drei Geschwister in Deutschland und der letzte Wunsch ihrer Mutter, in der Heimat beerdigt zu werden. Wir beerdigen Mama im Dorf bei Papa. Was? Das war ihr letzter Wunsch. Dr. Sonja, wir erklären es unterwegs. Ja? Das Dorf gibt's doch überhaupt nicht mehr. Soweit dieser Ausschnitt aus dem Film, Frau Lewicke, das klingt nach einer Reise in die Vergangenheit der Eltern. Wie erleben denn die Geschwister diese Reise? Erstmal finde ich es ganz bemerkenswert, das ist eine Bewegung, die man jetzt häufiger beobachten kann, dass Regisseure, die hier in Deutschland groß geworden sind, sich jetzt in der Heimat ihrer Eltern umschauen. Also das ist eine Expedition zu den eigenen Wurzeln und hier sind es eben drei Geschwister, die auch schon lange nichts mehr miteinander zu tun haben und die ganz unterschiedlich in Deutschland angekommen sind. Also der ältere Bruder gründet gerade eine Familie, die Schwester, die möchte Musikerin werden, ist nicht so ganz erfolgreich dabei. Und dann gibt es den Jüngsten, der weiß eigentlich nichts mit seinem Leben anzufangen, weiß auch nicht, warum er in den Nordirak reisen soll. Und es klingt jetzt so ein bisschen nach Reißbrett. Ah, da hat man die verschiedenen Positionen, mit denen die dann nach Nordirak fahren und diese Heimat der Eltern erkunden. Das ist auch manchmal voraussehbar, aber gleichzeitig spürt man eben den persönlichen Zugang der Regisseurin, dass sie eben auch das Land ihrer Eltern erkundet und das Ganze ist an Originalschauplätzen gedreht. Also da kommt eben ein Stück eigene Biografie auch mit rein. Und wie beurteilen Sie das Ganze insgesamt? Also berührt das? Das berührt auf alle Fälle, weil es eben durch diese Tochter in dem Film kommt auch was wie ein alter Ego von der Regisseurin rein. Und die Tochter ist ja eine Musikerin, also auch eine Künstlerin. Und es ist ganz schön, dass sie über die Musik, die sie im Taxi hört, diese melancholischen Klänge, einfach ein bisschen besser die Heimat der Eltern versteht. Und gut finde ich auch sehr die Landschaftsaufnahmen. So zu Beginn spürt man eben, dass diese drei Geschwister Fremde einfach sind. Und je mehr diese Reise weitergeht, desto mehr fühlen sie sich auch in der Landschaft zu Hause, werden von der Landschaft aufgenommen. Das ist visuell ganz schön gelöst. Und dann hat der Film auch eine ganz schöne Gratwanderung. Also sie müssen die Mutter wegen der Religion innerhalb weniger Tage eigentlich beerdigen lassen. Und das gibt es natürlich Widrigkeiten. Das ist so dann was sehr Absurdes. Und gleichzeitig erfährt man aber auch, dass das eine Region ist, die immer von Kriegen einfach heimgesucht wurde, dass das eine angeschlagene Landschaft ist. Und davon erzählen diese eindrücklichen Landschaftsaufnahmen auch. Haus ohne Dach der Regisseurin Solène Youssef. Sie ist morgen früh übrigens live in Studio 9 im Interview zu hören gegen 7.40 Uhr Deutschlandfunk Kultur. Dann wird sie auch von ihren Eindrücken aus Kurdistan, aus dem sie gerade zurückgekehrt ist, berichten. Anke Lewige, Dankeschön.